NDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, ihr Lieben, die tiefe Nacht ist da und wir sind auch wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Ja, freie Themennacht heute auch wieder. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Egal über was. Telefonnummer 0800 220 5050. Mailadresse domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht heißt Andreas und der Andreas ist 27. Guten Morgen, Andreas. Hallo Domian, hallo, hallo. Hallo Andreas. Hallo an die Zuschauer. Ja, warum rufe ich an? Ja, genau, das wollte ich fragen. Ich glaube, mit dem Thema, ja, es ist so, dass ich von meiner Frau körperlich und auch verbal misshandelt werde. Oh, körperlich und verbal. Körperlich heißt, die Frau, deine Frau schlägt dich. Die schlägt mich, ja. Mal die Grundfakten, wie lange seid ihr verheiratet? Also wir sind nicht verheiratet, wir leben 8 Jahre zusammen in einer Beziehung. Okay. Sie ist auch schwanger, im 3. Monat. Ah. Und angefangen hat es mit den ganzen Schlägereien nach 4 Jahren, also vor 4 Jahren hat es alles angefangen. Mhm. Was sind das für Situationen, in denen sie dich schlägt? Das sind Streitsituationen, also die fangen klein an, das ist wie, du hast deinen Teller nicht weggeräumt oder warum ist die Wohnung nicht aufgeräumt oder ich habe jetzt Ärger auf der Arbeit gehabt. Das sind so kleinere... Mhm. Ja, Moment, du hast den Teller nicht weggeräumt und dann kommt sie zu dir und scheuert dir eine oder wie? Naja, ist es halt so, dass sie dann halt ausrastet und dann fängt es mit Beleidigungen an und... Was sagt sie zu dir? Ja, kommt so wie, du Arschloch, du bist dreckig, du kannst nichts sauber machen. Also einfach wirklich so richtig einen drauf. Und wenn sie merkt, dass ich nicht drauf eingehe, das habe ich einfach in, dann ist sie noch extremer. Was heißt nicht drauf eingehen? Schweigst du? Ja, ich habe einfach gelernt zu schweigen. Das Problem ist, wenn ich drauf eingehe und gegen sie Paroli biete, dann merke ich einfach, dass sie das noch aggressiver macht. Also aber Moment, die Situation mit dem Teller. Du hast den Teller nicht weggeräumt. Sie beschimpft dich, du Schwein, du Dreckiger. Nein, du kannst nicht sauber machen, so. Du bist zu gar nichts nutze. So, jetzt sehe ich dich da sitzen oder stehen am Tisch. Wie habe ich dann mir das... Dann gucke ich sie einfach an. Du guckst sie nur an. Ich gucke sie einfach verdutzt an und... ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist halt wie so eine Stachel. Das ist die. Du weißt nicht, was du dazu sagen sollst. Sie rastet aus. Das ist. Und dann? Du musst dir vorstellen, das ist so eine kleine zierliche Frau mit 1,68 und dann weißt du nicht, wie du damit umgehen sollst. Und dann nach der Arie der Beschimpfungen. Merkt sie einfach, dass ich nicht darauf eingehe und das ist für sie auch wieder ein Aggressionspunkt. Dann wirft sie mir halt in den Teller durch über die Ohren oder die knallt mir eine oder die irgendwie schubst, es ist auch mal passiert, dann schubst sie mich halt vom Stuhl runter. Dann sagt, was hast du nun davon? Dann kannst du gleich auf dem Boden essen. Es sind wirklich solche Aggressionen, die ich mir nicht erklären kann. Und wohin schlägt sie dich in der Regel? Ins Gesicht, im Bauch, Rücken. Also das ist für sie keine Körperstelle, ist für sie da ein Problem. Aber sie wirft auch mit Gegenständen. Ja. Welche Gegenstände? Von Teller bis Notebooks ist alles da. Alles, was in ihrer Nähe ist. Also wenn sie rot sieht, dann ist ihr das ja alles egal. Dann nimmt sie das, was sie da sieht und schmeißt danach. Und wünscht sich natürlich, dass sie mich dabei trifft. Wie oft kommt das vor? Mehrmals die Woche. Mehrmals die Woche. Und jetzt schon seit so vielen Jahren, wie du gerade gesagt hast? Seit vier Jahren ist es einfach so. Es ist mehrmals noch. Wie hältst du das denn aus? Das Problem ist einfach, dass wenn sie ausgerastet ist und wenn sie dann sozusagen von sich runtergekommen ist, dann merkt sie, dann ist sie ganz anders. Dann zeigt sie immer wieder Reue und entschuldigt sich dafür und sagt, dass sie das einfach nicht will und dass sie es nicht kontrollieren also kann. Also es ist wirklich ein hysterischer Ausraster. Sie ist nicht betrunken oder irgendwas. Es ist ein hysterischer Ausraster. Oder ähnliches. Ja. Das sind einfach kleine Punkte, die sie wohl nerven und sie dann zum Ausrasten bringen. Ja, und danach entschuldigt sie sich. Ja, genau, es ist einfach so, dann ist sie wieder ein ganz anderer Mensch. Dann ist sie halt diese kleine Liebe, die sie immer nach außen... Gut, aber das erklärt mir jetzt nicht, dass du das 4 Jahre aushältst. Es ist, es, ich Ich weiß es auch nicht. Ich meine, wir haben jetzt ein Kind, ich kann sie jetzt nicht alleine lassen. Ich habe so ein Verantwortungsgefühl. Okay, und sie ist im dritten Monat schwanger. Wir reden jetzt von den letzten 4 Jahren. Das ist eine ganz andere Nummer. Ich habe einfach gehofft, das wird besser. Hast du denn irgendwann auch mal zurückgeschlagen? Nein. Das habe ich einfach. Ich weiß einfach, dass wenn ich das jetzt machen würde, es reicht schon, wenn ich sie festhalten würde und es kommt die Polizei und sie sagt, er hat mich geschlagen, dann weiß ich ganz genau, wer von uns beiden aus der Wohnung rausgeschmissen wird. Nicht ich, nicht sie, sondern ich. Hm. Ich vertiefe nochmal die Frage, weil ich die nicht verstehe, wie man das 4 Jahre, jetzt klammern wir mal das Kind aus, was da gerade beim Stehen ist, wie das 4 Jahre, wie man sowas 4 Jahre aushält. Wo die Liebe hinfällt. Ich bin einfach Und sie verliebt. Ach komm, hör auf. Andreas, erzähl mir nichts, wo die Liebe hinfällt. Nein, komm, erzähl mir. Sie hat auch ihre guten Seiten, auch wenn es sich jetzt so krass anhört. Ja, aber wenn ich mehrfach in der Woche eine gescheuert kriege und beleidigt werde von meiner Frau, kannst du mir nicht mehr mit Liebe kommen? Was ist denn das für ein Respekt, die diese Frau dir entgegenbringt? Es sind halt eben diese kleinen Situationen. Das heißt, es ist nicht so, es ist ja nicht der ganze Tag, es ist jetzt nicht durch 24 Stunden Schlägerei geprägt, sondern ist mir schon klar. Wir haben ja eine an sich harmonische Beziehung. Einmal aber schlagen halt würde schon ausreichen. Das sage ich auch umgekehrt, wenn die Männer die Frauen schlagen. Das kann man einmal vielleicht verzeihen oder ein paar Mal vielleicht. Aber irgendwann ist dann aber auch wirklich Schluss. Und ich würde von meinem Partner verlangen, dass sie sich, in deinem Fall ist es eine Frau, dass sie sich so sehr im Griff hat, dass das einfach nicht dazu kommt. Und wenn sie das selbst nicht schafft, dann soll sie zu einem Psychiater oder zu einem Psychologen gehen. Was glaubst du denn, was du für ein Bild hast bei deiner Freundin? Ich glaube einfach, ich bin für sie sowas wie so ein Boxsack. Ich bin für sie also zeitweise. Ja. Ich denke, manchmal bin ich in ihrem Sinne schon gleichberechtigt, aber wenn sie merkt, dass etwas nicht nach ihrem Sinne funktioniert, bin ich gleich wieder ein Boxsack. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, dass die so im Grunde spürt, mit dem kann ich den Meckes machen, mit dem kann ich alles machen. Ja, es kann sein, dass ich einfach im Grunde genommen einfach nur das Ventil für sie bin, um auszurasten. Ich sehe das ja auch. Ich ist ja nicht so, dass ich blind bin und das nicht sehe. Aber ich sehe halt auch die guten Sachen. Und ich habe jetzt 8 Jahre in diese Beziehung investiert. Naja, was heißt investiert? Eine Beziehung ist kein Bausparvertrag oder kein... Natürlich nicht, aber wir haben auch so am Anfang so viel gekämpft, dass wir zusammenkommen und wir haben so viel durchgemacht und das Auch wenn man viel durchgemacht hat, heißt das nicht, dass man es auf Biegen und Brechen dann weiter durchhalten muss. Aber ich will dir deine Liebe nicht ausreden, sofern da wirklich noch eine Liebe. Es ist halt irgendwie einfach gesagt, einfach zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt einfach mal und sag tschüss. Also so einfach ist es ja nicht, um Schluss zu machen. Also wenn es so einfach wäre, aber es hält mich innerlich irgendetwas auf. Ja. Ich habe schon so oft darüber nachgedacht, natürlich zu sagen, warum tust du dir die ganze Scheiße an? Mit wem hast du denn schon mal darüber beraten? Mit niemandem. Mit niemandem? Weil das Problem ist doch einfach für mich, das ist ein Tabuthema innerhalb der Gesellschaft. Die werden sagen, du lässt dich von so einer kleinen Pfirsichen schlagen. Was ist ja gut, aber du hast vielleicht einen Freund oder eine Mutter oder irgendjemand, aber du hast mit niemandem darüber gesprochen. Die würden mich nicht ernst nehmen. Die würden mich einfach nicht ernst nehmen. Die würden sagen, du lässt dich von der kleinen Scheue jedoch eine zurück, dann hat sich die Sache. Wenn sie sich dann groß entschuldigt jedes Mal, das ist wahrscheinlich schon ritualisiert, das wird sie immer in der gleichen Form machen. Wie reagierst du denn dann darauf? Mittlerweile kalt, weil es ist für mich fast so wie, ich spule jetzt ein Programm ab, es tut mir leid, immer auch diese Wortwahl ist immer die gleiche. Mhm. Vorher habe ich das ernst genommen, aber jetzt ist es wie, es tut mir leid, entschuldige, du weißt, ich meine das nie ernst. Aber Andreas, auch das würde mich zur Weißglut bringen. Allein die Tatsache, dass sie es macht und dann auch noch auf diese Art und Weise sich versucht, immer wieder reinzuwaschen. Wieso haust du nicht auf den Tisch? Ich weiß nicht, ich traue mich einfach nicht, ich weiß nicht, woran es ist. Es ist irgendwas in jeder innere Schwachstelle und ich kann ihn nicht überwinden. Ich weiß es einfach nicht. Es ist einfach so, irgendwas hemmt mich. Du verwendest tatsächlich noch das Wort Liebe zu der Frau. Weil ich auch das Große und Ganze betrachte. Gut, ich sehe nicht nur folgender Vorschlag. Schlage ihr vor, dass ihr zusammen zu einer Paarberatung geht. damit da jetzt eine neutrale dritte Person eingeschaltet wird. Ja. Dann sitzt ihr dreien am Tisch mit dieser Person und dann wird das Problem erörtert. Vielleicht kommst du dann weiter, vielleicht kommt sie dann weiter, vielleicht ist es eine Möglichkeit, euch zu retten. Was schlägst du mir vor, wenn sie jetzt sagen würde, das ist nichts für mich, da mache ich nicht mit? Dann sag ihr, okay, ich finde, eigentlich bist du verpflichtet dazu, das zu tun, ja, weil du dich so, seit so vielen Jahren fehlverhältst und das ist eine schwache Leistung von dir, dass du das nicht tust. Dann sag ihr weiter, dann gehe ich alleine dorthin zu der Beratung. Das kannst du auch ja machen. Also du meinst schon, dass es hilfreich ist, dass man generell einfach auch mit so einer neutralen Person. Na, ich glaube, dass ihr, ja, ich glaube, ja, dass ihr da alleine nicht groß ja weiterkommt. Und, nee, und du bist so defensiv. Ja, du bist so einer Schleife, ne? Ja, und du bist zu defensiv. Du traust dich ja nichts dazu sagen, nichts zu machen. Ja, aber was soll ich machen? Also ganz ehrlich, das ist das Problem. Wenn ich sie schlage, bin ich auch. Nein, ich plädiere nicht dazu, dass du sie schlägst. Ja. Ich habe dir gerade gesagt, ich wäre längst weg aus dieser Beziehung. Längst. Ich hätte keinen Respekt mehr vor dieser Frau. Ein Mensch, der so etwas macht, das wäre keine Frau für mich. Ja. So, aber du siehst es anders und das gilt es auch zu respektieren. Dann versuch doch diesen Weg über eine Beratungsstelle. Naja, ich sehe das schon so wie du. Also ich sehe das auch realistisch, aber ich sehe halt einfach auch immer noch, ich hänge wohl noch zu gut sehr an diesen. Hast du jetzt gerade gesagt. Deshalb ja, Vorschlag, den ich gerade gemacht habe. Jetzt ja wird dich meine Psychologin Sabine anrufen. Die ja wird dir die ein oder andere Beratungsstelle in eurer Umgebung nennen. Ja. Und dann bist du am Zug und du musst es dann eben deiner Freundin vorschlagen. Werde ich machen. Aber ich finde es super, dass du ein offenes Ohr dafür hattest. Und sehr gerne, Andreas. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Alles klar, ich danke dir. Tschüss. Bis dann. So. Und schon geht's weiter mit Jasmina. Jasmina ist 31. Guten Morgen, Jasmina. Hallo, Domian. Hallo, Jasmina. Freut mich, mit dir reden zu können. Ja, das freut mich, dass du da bist. Jasmina, um was geht's denn? Es geht eigentlich um ein sexuelles Problem. Es geht darum, ich kann immer nur mit Männern schlafen, wenn ich einiges an Alkoholintus habe. Ansonsten bin ich nicht locker und nicht frei und wenn ich was getrunken habe, dann habe ich einfach keine Hemmungen mehr und kann mich ausleben und das finde ich eigentlich nicht gut. Was glaubst du, woher die Hemmungen kommen? Das weiß ich nicht. Also ich habe keine erklärenden Gedanken gemacht. Ich bin einfach total verkrampft immer, kann es nicht genießen, sobald ich irgendwas getrunken habe oder irgendwelche Drogen eingeworfen habe, bin ich super frei und locker. Mhm. Bin ein ganz anderer Mensch, kann mich total gehen lassen, fallen lassen und das kann ich nicht, wenn ich nüchtern bin. Musst du viel trinken, bevor du locker wirst? Ja, eigentlich schon. Oder was konsumieren halt, ne? Das heißt, du bist schon richtig ein bisschen blau. Nein, blau eigentlich nicht. Soweit lasse ich das nicht kommen. Also ich bin immer nur ein bisschen halt, ja, heiter halt, ne? Sag doch mal ein Beispiel, wie viel Bier oder Wein oder Sekt brauchst du? Naja, bestimmt so mindestens 2 Flaschen Sekt. Aber ich bin auch routiniert. 2 Flaschen Sekt? Ja. Das ist schon eine ganze Menge. Ich weiß. Und ja, dann bist du locker. Du bist 31 Jahre alt. Ja. Gab es denn irgendwann mal eine Beziehung, vielleicht eine große Liebe, wo du das nicht brauchtest? Nein, das kann ich so nicht sagen. Es war immer schon so, entweder habe ich irgendwie mit meinen Freunden konsumiert oder halt irgendwie entsprechend viel getrunken. Ich war noch nie locker. Wann bist du im Moment in einer Beziehung? Nein, ich bin Single. Wie lange bist du jetzt schon Single? Seit Mai. Ah, gut. Aber die Beziehung hat nur 4 Monate gedauert und die hat mir auch ziemlich zugesetzt, muss ich sagen. Ich habe es mir selber kaputt gemacht durch mein Verhalten halt eben. Das macht ja keiner auf Dauer mit. Mhm. Aber ich weiß es nicht. Ich muss mich betäuben. Ich kann einfach nicht normal auf die Menschen, auf die Männer zugehen. Oder wie ist denn der Sex, wenn du nichts genommen hast? Ach, ganz schlimm. Also ich kann mich einfach nicht im Kopf freimachen. Das gehört immer bei der Sache und das merken die Männer dann natürlich auch. Also die merken das eigentlich nicht, ach, weil ich kann gut schauspielern, aber ich merke das ja halt, ne? Mhm, und ich habe auch eigentlich gar keine Lust da drauf. Wie lang dauerte deine längste Beziehung bisher? 2,5 Jahre, nicht so lange. Und na gut, immerhin 2,5 Jahre. Mhm. Und wie war das innerhalb dieser Beziehung? War auch problematisch, weil der Mann auch ein bisschen Probleme mit sich selber hatte, der hatte psychische Probleme. Der kam jetzt selber nicht so gut klar, das war von Anfang an problematisch. Also meine große Liebe, sage ich mal, hatte einiges an Komplexen wegzustecken. Da habe ich auch sehr drunter gelitten. Mhm. Der kam jetzt selber nicht so richtig gut klar und es war von Anfang problematisch. Und ich habe auch nicht so das wirklich bekommen, was ich wollte, wobei diese Beziehung von Anfang an sehr problembehaftet war. Kann man nicht anders sagen. Wir haben immer Drogen eine Rolle gespielt und so, ne? Ja. Hat der Mann, dieser Mann, mit dem du 2,5 Jahre zusammen warst, wusste der von diesem Problem? Nein, das habe ich niemandem gesagt. Ich kann mich halt sehr gut verstellen, ne? Das weiß niemand. Das heißt, um Spaß dann mit deinem Partner zu haben, hast du dir immer irgendwas reingepfiffen? Ja. Entweder war das so, dass ich habe nicht unbedingt was genommen, um diesen Sex haben zu können. Manchmal kam der Sex auch, weil ich was genommen hatte. Du hast gerade ja schon mehrfach so Drogen erwähnt. Was für Drogen nimmst du? Also inzwischen bin ich ziemlich abstinent geworden. Ich habe damals eine ziemlich längere Zeit sehr viele Amphetamine konsumiert und auch Ecstasy und so, ne? Mhm. Und auch Kokain. Also aber mittlerweile ist das nicht mehr so relevant. Vielleicht kommt das jetzt 1-2 Mal im Monat nochmal vor. Dann für ein paar Stündchen ist wieder Schluss. Und früher habe ich wirklich durchkonsumiert, auch Tag für Tag und Nacht für Nacht. Mhm. Obwohl ich keinen festen Freund hatte. Was machst denn du beruflich? Ich arbeite in der Verwaltung. In der Verwaltung. Stadt. Ja. Wenn du Sex mit dir alleine hast. Dann geht's. Mhm. Dann brauchst du keinen Alkohol, keine Drogen. Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil, dann kann ich kann das nur bei mir selber ohne Alkohol. Das ist das Komische, ne? Das geht doch relativ schnell. Mhm. Und wenn ich Männer zusammen bin, ich habe mein ganzes Leben bei einem Mann und ich muss echt sagen, ich habe viele Männer mitgenommen, noch nie einen einzigen Orgasmus gehabt, weil ich einfach nicht locker bin. Aber wenn du dann was getrunken hast, hast du einen Orgasmus? Nein, dann auch nicht. Ah, selbst dann nicht? Nee, noch nie gehabt. Ich kenne das gar nicht. Das heißt, den Orgasmus hast du nur mit dir bisher alleine erlebt? Richtig. Hast du irgendwann, geh mal so durch dein Leben durch, deine Jugendzeit oder vielleicht Kindheit, hast du irgendwas Unangenehmes oder vielleicht sogar Schlimmes in Sachen Sexualität mal erlebt? Also ich sag mal so, meine Kindheit ist sehr traumatisiert abgelaufen. Ich habe vom Babyalter bis zum 3. Lebensjahr eine sehr schlimme Zeit durchgelitten. Da hatte ich eine Chemotherapie auf allerschlimmster Stufe. Warum? Ich habe Augenkrebs gehabt. Mhm. Und das läuft natürlich sehr, sehr, sehr viel mit körperlicher Gewalt quasi ab, weil ein Baby muss natürlich dann einmal die Woche eine Vollnarkose bekommen, um halt auch eine Bestrahlung zu kriegen. Und die Chemotherapie selber war auch nicht gerade lustig, ist am meisten schlecht und ja, das tut halt weh. Und ich wusste gar nicht, dass kleine Kinder so eine Erkrankung kriegen nur können. Kleine Kinder, nur kleine also Kinder. Ältere, das bekommt man, wenn es genetisch veranlagt ist, nur bis zum 5. Lebensjahr. Und wann warst du aus dieser Krankheit raus? Wie alt warst du da? Mit 3 Jahren sind mir beide Augen entfernt worden. Dir sind beide Augen entfernt worden? Ja, ich bin blind. Ach so. Weil Augenkrebs, der war nicht zu heilen. Wir haben zwar mit Chemotherapie versucht, das in den Griff zu kriegen. Das ging aber nicht. Der war so hartnäckig. Der hat sich immer wieder weiterentwickelt. Und bevor ich daran gestorben wäre, musste man leider den Schritt gehen, ne? Das ändert sich jetzt für mich das ganze Bild nochmal, wo du das erzählst, dass du erblindet bist. Wie und wo lernst du denn deine Typen kennen? Oh, das geht leicht. Also ich weiß es nicht, vielleicht werde ich auch oft ausgenutzt. Ich weiß nicht, warum das liegt, aber ich habe eigentlich überhaupt keine Probleme, Männer kennenzulernen. Entweder werde ich in der Öffentlichkeit angesprochen oder ich gehe halt auch sehr viel raus. Ich bin in der Öffentlichkeit sehr viel präsentabel und so. Wie machst du das? Und wie gehst du raus, wenn du kannst nicht sehen? Du kannst ja nicht so in Diskus gehen, wie das sehende Menschen machen können. Ach doch schon, ich habe ja Freundinnen und so und Bekanntschaften und da kann man schon mal rausgehen. Ich lasse dann meinen Hund halt zu Hause. Ich habe einen blinden Hund, der muss dann halt mal eine Nacht alleine bleiben. Mhm. Und wenn ich feiern gehe, also damals war das viel schlimmer wie heute. Mhm. Ich bin also relativ ruhig geworden, aber ich gehe auch schon mal raus, klar. Und ich weiß ja nicht, woran das liegt, aber ich werde auch sehr häufig angesprochen von den Männern. Ja, wahrscheinlich, weil du eine hübsche Frau bist. Weiß ich nicht. Also ich kann ja nicht so gut einen Blickkontakt aufbauen zu den Menschen, ne? Aber ich bin auch selber von mir aus sehr kontaktfreudig und gebe den Leuten auch die Möglichkeiten, mit zu kommunizieren. Trägst du so Augenprothesen? Ja, Glasaugen. Glasaugen, ja. Ja. Das heißt, man... Das Gute daran ist halt, die sind wirklich unauffällig. Also die sind so gut nachgemacht, dass man das wirklich erst am 2., 3. Blick sieht. Ah, du brauchst gar keine Sonnenbrille aufziehen, sondern da muss man dann schon genau hingucken, um richtig, zu erkennen. Richtig, natürlich aus. Und ich war auch auf einer integrativen Schule von Anfang an. Ich war also mit... 7 Jahren schon in einer ganz normalen Grundschule, später auf einem ganz normalen Gymnasium mit 7 Kindern. Mhm. Und dadurch habe ich auch ein ganz normales Verhalten halt an den Tag gelegt. Also das sieht man gar nicht, ne? So, jetzt haben wir eine schlimme Geschichte aus deiner Kindheit gehört. Ja. Eine schwere Erkrankung, mit 3 Jahren Augen entfernt worden. Mhm. Wir waren ja bei der Grundfrage, ist irgendetwas Schlimmes, vielleicht auch in Sachen Erotik oder Sexualität passiert? Denk mal weiter nach. Als du dann, ich weiß das. Ich verdränge das zwar immer wieder, ich sage mal, es war gar nicht so schlimm, aber ich hatte damals... Und meine Eltern haben immer viele Familienfeiern gefeiert bei uns zu Hause in der Wohnung. Und ich habe einen Cousin, ich war damals 5, der war 14. Mhm. Und er hat sich immer mit mir ins Zimmer verdrückt, in mein Kinderzimmer. Mein Bruder musste dann Computerspiele machen. Mhm. Er hat das alles dunkel gemacht bei mir und ist dann halt auf eine ganz fiese Art und Weise auf mich zugekommen, mit Rollenspiele gemacht, die mich wirklich am Nerv getroffen haben. Und hat quasi mit mir als Rollenspiel diese Krankenhausgeschichte durchexerziert, ne? Mhm. So, und das habe ich dann so mein Schwachpunkt, da konnte ich mich dann auch nicht mehr wehren. Und das hat sich über mindestens 2 bis 3 Jahre, genau kann ich das gar nicht mehr sagen, hingezogen, dass er mich immer wieder halt in mein Zimmer gelockt hat und dann Spaß mit mir hatte, so, ne? Spaß mit dir heißt die Krankenhausgeschichte durchgespielt? Naja, er hat immer Rollenspiele gemacht, so, du brauchst jetzt eine Spritze und kriegst eine Vollnarkose und man kann sich ja denken, was daraus geworden ist. Ne? Achso, und das heißt, dass es da auch dann zu sexuellen Übergriffen... Ja, ich will das eigentlich gar nicht wahrhaben, aber ich kann es auch belegen. Ich habe meiner Mutter, wenn sie mich abends ins Bett gebracht hat, immer gesagt, Mama, bitte bezieh mein Bett, das riecht nach Alex. Mhm. So, und sie hat auch später, habe ich 16 Jahre alt, ihr erzählt, was passiert ist. Und sie hat sich erinnert, dass ich mehrfach Blut im Bett hatte. Also das ist ja wohl nicht zufällig, ne? Aber Jasmina, wenn du das jetzt so erzählst, dann ist doch eigentlich schon klar, warum das bei dir so verkrampft ist in Sachen Sexualität. Ich kann mich nicht fallen lassen. Das tut mir auch, das finde ich ganz schlimm. Mhm. Also Alkohol, sage ich mal ganz ehrlich, ist inzwischen so eine meiner Begleitdrogen geworden, wenn ich irgendeine schwierige Situation habe und ich komme nicht klar. Ja. Nee. Hast du denn mal darüber nachgedacht? Ich meine, da ist ja offensichtlich was sehr Schlimmes passiert in deiner Kindheit. Es sind viele schlimme Sachen passiert, deine Erkrankung und dann dieser Vorfall auch noch, den du gar nicht so wahrhaben willst, aber ich glaube, den musst du wahrhaben, um dich besser verstehen zu können. Hast du mal erwogen, deshalb zu einem Therapeuten zu gehen? Also Domian, ganz ehrlich, ich bin seit jahrelang, also ich habe jetzt seit 2 Jahren aus der Therapie raus. Ich war sehr lange in Therapie wegen SVV, dieses sehr verletzten Verhalten, ne? Mhm. Aber der Therapeut ist gar nicht so weit gegangen, dass er mich mal wirklich gefragt hat, mich nach meiner Kindheit gefragt. Du warst so lange beim Therapeuten und hast diese Sache gar nicht angesprochen? Nee, ich thematisiere das gar nicht so, weil ich immer denke, das ist nicht so schlimm. Und ich finde, es ist auch die Aufgabe des Therapeuten, ein bisschen nachzuforschen. Das hat sie eigentlich nie gemacht. Finde ich allerdings auch. Es ging immer nur um das, was heute los ist mit Elternkonflikt. Die habe ich natürlich auch ohne Ende. Wir haben auch ein schlechtes Verhältnis meistens. Und dann ging es immer nur um das, was sich heute abspielt. Und das, was damals, das weiß die Frau gar nicht, obwohl ich mindestens 6 Jahre mit der Das finde ich sehr schlimm, was ich da höre. Das ist ein Armutszeugnis für diese Therapeutin. Die war auch nicht gut. Dass sie dich da nicht richtig behandelt hat. Ich finde, Jasmina, du gehörst in gute, neue psychotherapeutische Hände. Mit dieser ganzen Geschichte im Hintergrund, wenn du an einen guten Typ gerätst, kannst du wirklich sehr viel gewinnen für dein Leben. Das geht ja weit auch über das Sexuelle hinaus. Ich glaube, dass da ganz viele Sachen sind, die damit zusammenhängen, was damals passiert ist. Ich glaube, dass du ein besseres Leben wirst führen können, wenn du diesen Weg gehst. Ich würde das auch gerne machen, nur man kommt so schlecht an Adressen, die meisten sind ausgebucht und Ja, das stimmt schon. Ich habe vor 2 Monaten nochmal den Anfang gestartet, zu der alten Therapeutin zurückzugehen. Und wir drehen uns echt im Kreis. Geh nicht zu der zurück. Nee. Da habe ich ein ganz schlechtes Gefühl. Ich möchte, dass meine Psychologin dich jetzt berät noch. Okay. Was für eine Art von Therapie du angehen solltest. Mhm. Sie wird da noch einige Ideen haben. Ja. Aber das muss der Weg sein. Und dafür wünsche ich dir von Herzen ganz viel Glück. Und ja, ich wünsche mir das auch, ehrlich. Und gutes Gelingen. Jetzt liebe Jasmin, jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst von der Sabine gleich zurückgerufen, okay? Alles klar, weiß ich Bescheid, Domian. Danke dir echt für das Gespräch. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Ja, vielen Dank. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, 1.24 Uhr und hier ist die Julia und die ist 34. Guten Morgen, Julia. Ja, hallo, Domian. Schönen guten Nacht. Guten Morgen. Guten Nacht, guten Morgen. Julia, um was geht's bei dir? Ich kämpfe seit 4 Jahren mit einer Krankheit, die nennt sich reaktive perforierende Kollagenose. Du erklärst uns, was für eine Krankheit das ist. Ja, das ist eine, eine Schürfwunde, eine Bagatellverletzung eigentlich. Und die heilt aber nicht ab, weil die Zellhautstruktur beschädigt ist und die sich nicht von selbst regenerieren kann. Wo ist denn diese Wunde? Das ist passiert bei Gartenarbeit, da habe ich Handschuhe angehabt und es war Hochsommer, ich habe in den Handschuhen geschwitzt und nach 1,5 Stunden habe ich die Handschuhe ausgezogen und meine Hände waren feuerrot und ich habe geglaubt, dass das nach ein paar Tagen wieder weggeht und ja. Und wie sahen oder sehen die Hände aus? Ja, viele glauben, dass das eine Neurodermitis ist. Also die Haut verwächst sich eigentlich nach innen herein und die Hautschuppen, die man normalerweise Es sind keine offenen Wunden in der Hand. Also das ist so, die Haut verhärtet sich dadurch, dass diese Haut oder die neue Hautschicht nicht abgetragen wird, sondern nach innen reinwächst, wird es sehr, sehr hart. Wenn man die Hände dann oder die Haut dehnt, reißt dann die Haut neben diesen Stellen auf und fängt dann an zu bluten. Und das ist ein ewiger Kreislauf? Ja. Sind beide Innenflächen der Hand betroffen oder außen? Außen, hauptsächlich außen, die Außenhautfläche, teilweise auch innen. Und sonst am Körper aber keine Stelle? Also da, wo ich auch Kontakt an dem Tage mit der Haut hatte, das sind kleine Stellen am Fußgelenk, da sind auch Stellen auch, ja. Das ist ja sonderbar. Es ist ausgelöst worden durch diese Gartenarbeit vor ein paar Jahren. Ja. Vorher hast du da nichts von gemerkt von dieser Erkrankung? Noch nie. Aber hattest du sie schon in dir? Ist das eine genetische Erkrankung? Nein. Das ist eben, sag ich mal, so eine Art Schürfwunde. Und die Hautzellstruktur ist so verändert, dass durch diesen einmaligen Vorfall, dass sich das nicht von selbst regeneriert. Was hast du denn jetzt in all der Zeit dagegen unternommen? Ja, anfangs bin ich dann zum Hautarzt gegangen und die haben mir Cortison, Cortifati, Cortimutti, habe ich alle durch. Und das hat alles nichts geholfen. Dann war ich in der Uniklinik in Köln, dann war ich stationär in Bochum in der Hautklinik. Also die haben mir psychische Probleme einreden wollen, dass ich selber Spaß daran hätte, mir selber Schaden zuzufügen oder Lust an dem Schmerz hätte, sozusagen, dass ich das selber beeinflussen würde, weil ich natürlich auch dann diese Hautstellen, man stellt sich das vielleicht so wie so ein Zwicker, wie so ein Holz, sage ich mal, wie so ein Holzspann, den man sich vielleicht in die Haut mal an einem Holz reinrammt und den dann rausziehen möchte. Ach so, ja. Und das machst, du fummelst dann auch an der Haut rum und dann passiert's, dass es wieder platzt. Das ist halt so, diese Hautverhärtungen sind so stark, dass ich das, wenn ich diese obere Schicht abziehe, quasi dann eine Erleichterung spüre, dass wenn ich meine Hand nicht mehr, also wenn ich die Haut dann dehne, dass das dann nicht mehr so stark Schmerzen sind, dass dann einmal so eine Erleichterung kommt. Ja, also das heißt, eigentlich hast du permanent Schmerzen in den Händen. Ja. Und die in der Klinik haben dir unterstellt, dass das psychisch bedingt ist, dass du immer zu daran rummachst an den Händen. Ja, dass ich das mich so eine Art Selbstverletzungs... Was ja, glaube ich, in diesem Fall Blödsinn ist, ne? Zwang hätte, ja. Ich bin auch mit der Verdachtsdiagnose reaktive perforierende Kollagenese dort eingeliefert worden, aber dem ist halt nicht nachgegangen worden. Und man hat mich dann halt psychisch oder schizophren erklärt, wollte mir Tabletten geben und wieder nach Hause. Bist du denn jetzt in anderen, hoffentlich guten medizinischen Händen? Ich habe einen Hausarzt gefunden, der gesagt hat, dass es keine Medikamente dagegen gibt. Ich müsste nur Geduld haben. Mit der Zeit würde sich das auch schon so regenerieren. Hast du den Fachbegriff genannt. Das heißt, in der Medizinwelt ist dieses Phänomen bekannt. Ja. Und diagnostizierbar und entsprechend einordnenbar. Ja. Hast du mal dich ein bisschen im Internet umgeschaut, wie viele Menschen zum Beispiel in Deutschland daran leiden? Weniger. Ja. Ich vermute, das war sicher auch ein Impuls, hier anzurufen, um vielleicht zu fragen, ob es andere auch betrifft oder ob es andere Menschen gibt, die so etwas haben, oder? Ja, das wäre ganz interessant zu erfahren. Aber wie gesagt, diesem Hausarzt, ich vertraue seiner Aussage, dass sich das auch generiert mit der Zeit. Und also das ist schon mal gut. Du hast das Gefühl, da gut betreut zu werden. Und wenn der Hausarzt, ist das ein Haus- oder Hautarzt? Nein, es ist ein Hausarzt. Ein Hausarzt. Der hat sein Cherembel durchgeblättert und hat gesagt, das muss sein. Und ich sage, genau so ist es auch. Und ich habe auch mit ihm im Internet dann zusammen das Bild angeschaut, wie sich das in der Hautzellschicht darstellt. Ja. Und so, inwiefern ist es alltagseinschränkend für dich, diese Erkrankung? Ja, ich hatte eigentlich ein gut funktionierendes Leben. Ich war arbeitstätig und... Was hast du gemacht beruflich? Ich war technische Zeichnerin für Maschinen- und Anlagentechnik, hatte eine super Stellung, nette Kollegen. Und dann musste ich vor 4 Jahren aus dem Berufsleben raus, weil ich nachts nicht mehr schlafen konnte. Nachts werden Hormone ausgeschüttet, die Haut regenerieren. Mhm. Und ich konnte die Uhr danach stellen. Punkt 2 Uhr nachts bin ich aufgestanden im Bett, aus dem Schlaf rausgerissen worden und stand mit feuerbrennenden Händen in der Wohnung und wusste nicht zu helfen. Außerdem kann ich mir vorstellen, als technische Zeichnerin brauchst du deine Hände. Ja. Und die funktionierten dann ja eben nicht mehr so. Das heißt, du hast deinen Beruf verloren. Ja, es waren jetzt nicht so die Hände, es war eher der Schmerz, der mich davon abgehalten hat, mich konzentrieren zu können. Also, verstehe. Und du konntest bislang auch nicht wieder in den Beruf zurückkehren, bis heute? Nee, die haben gesagt, kommen Sie wieder, wenn Sie gesund sind. Ja. Das ist aber jetzt ja schon eine ganze Weile. Bist du im Moment in einer Beziehung? Also eigentlich leidet mein ganzes Umfeld darunter. Ich habe meine Freunde vernachlässigt, die Beziehung ist eigentlich eine On- und Off-Beziehung. Lebst du denn alleine? Ja. Ja. Ich könnte mir auch wirklich vorstellen, wenn man so eine eher merkwürdige Erkrankung hat und dann auch nur unterstellt bekommt, dass es gar keine somatische Erkrankung ist, dass man eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt ist, sich um diese Krankheit zu kümmern. Genau, also man ist dann auch am Ende, ich habe dann teilweise gar nicht mehr Zeit gehabt zu essen. Also ich war wirklich 18 Stunden teilweise nur damit beschäftigt, mir Linderung zu verschaffen mit Bädern, mit Cremes, ich habe mir alles Mögliche von der Apotheke anrühren lassen, habe mein ganzes Geld da investiert, um irgendwo Informationen zu bekommen. Ich habe meine Hände in Creme eingetunkt und mit Mullbinden umwickelt, weil jede Berührung mit irgendetwas wehgetan hat. Ich konnte meine Schuhe nicht zubinden, ich konnte nicht spülen, ich konnte nicht staubsaugen, gar nichts mehr. Es ging nichts mehr und da habe ich auch so ein bisschen Angst bekommen. Ja. Ja, verstehe. Das heißt, das geht dann auch sehr an die Nerven und macht einen wirklich fertig. Ja, ich bin so ziemlich am Ende meiner Geduld eigentlich. So, Julia, das Einzige, was ich dir wirklich anbieten kann, ist, was ich gerade schon erwähnt habe. Wir fragen jetzt mal mein Publikum, ob jemand diese Erkrankung hat und ob jemand Erfahrung damit hat. Vielleicht sowohl im privaten Bereich, aber vielleicht hört uns auch ein Mediziner zu oder jemand aus dem medizinischen Bereich. Sag du bitte noch einmal den Namen dieser Erkrankung. Das nennt sich reaktive perforierende Kollagenose. Okay, so. Wenn sich jemand angesprochen fühlt, dann bitte eine Mail schreiben an domian@wdr.de und wir reichen es ja gerne an die Julia weiter und wer weiß, Julia, vielleicht entsteht eine neue Information oder vielleicht kommt da irgendetwas bei rum. Das wäre super klasse, ja. Du hast gerade auch angedeutet, dass du nervlich deshalb ziemlich am Ende bist. Ja, darf, geht gar nichts mehr. Darf ich dir noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten? Das wäre super, ja. Das mache ich gerne. Das ist heute noch die Sabine. Liebe Julia, ich drück dir wirklich die Daumen, dass irgendwas jetzt geschieht und dass du wieder gesund wirst. Dass du wieder das in deinem tut Beruf, sehr gut, das von dir zu hören, ja. Ja, und dass du in deinen Beruf wieder zurückgehen kannst und wieder ganz normal leben kannst. Denn da sind wahrscheinlich Alltäglichkeiten, die man normal machen kann, wären schon ein Glück, wenn man das dann wieder machen kann, ne? Genau. Ja, ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Liebe Julia, du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Vielen lieben Dank. Alles Gute. Dir tschüss. Auch alles Gute weiterhin. Tschüss. Tschüss. 1.35 Uhr haben wir, ihr Lieben, und das hier ist unser Thema morgen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema morgen also Todesangst. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die vielleicht zurzeit in Todesangst schweben, weil sie vielleicht sehr krank sind, eine schwere Erkrankung haben. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die schon mal Todesangst erlebt haben. Vielleicht wart ihr schon mal Opfer eines schweren Gewaltverbrechens und habt wirklich den Tod schon im Nacken gespürt. Oder vielleicht wart ihr verwickelt in einen Unfall und habt ebenfalls während dieses Unfalls oder kurz danach wirkliche Todesangst empfunden. Also wer von euch gerne über das Thema Todesangst mit mir sprechen möchte, ihr könnt euch per Mail wie immer anmelden unter domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen. Wie immer sind dann die Leitungen geschaltet. Oder ihr könnt euch natürlich auch während der Sendung melden. Morgen heißt das Thema Todesangst. Heute heißt das Thema offene Themennacht. Und hier ist der Ronald. Der ist 50. Guten Morgen, Ronald. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Ronald, schönen guten Morgen. Um was geht's bei dir? Ja, um kurz ein Stichwort zu geben, also meine Frau hat mit meinem älteren Bruder geschlafen. Und die ganze Vorgeschichte ist noch viel dramatischer, weil wir sind insgesamt 15 Jahre zusammen und sind aber 7 Jahre verheiratet gewesen davon und haben uns aber vor 3 Jahren getrennt. Und zwar wegen ihres Sohnes, um das auf den Punkt zu bringen. Ihres Sohnes, das ist nicht euer Sohn. Nein, nicht unser gemeinsamer. Das heißt, sie hat 3 Kinder gehabt, eigene, und ich hatte 2. Wir waren eine gute Patchwork-Familie und sind auch gut zusammen klargekommen. Nur der Junge hatte geraume Zeit bei seinem leiblichen Vater gelebt und gewohnt und kam dann im Alter von 18 zu uns und ich kam damit überhaupt nicht klar. Und da gab es viele Konfrontationen, die mich dann dazu bewogen haben, auszuziehen. Das war vor 3 Jahren? Das war vor 3 Jahren. Und wie gesagt, ich bin dann ausgezogen, habe mir ein Apartment gesucht, lebe da jetzt auch alleine seitdem und habe trotz alledem immer mit ihr noch so eine telefonische Verbindung gehabt, weil wir haben uns ja immer geliebt, die ganze Zeit. Wir sind ja auch nicht auseinandergegangen, weil... Aber nur telefonisch? Ja, bis auf den Scheidungstermin, ne, da waren wir dann vor Gericht. Das heißt, da war dann immer, was du gerade sagen wolltest, war immer noch ein Funken Liebe war noch da. Ja, eigentlich richtig Liebe, nur richtig. Man hat eben aufgrund seines Stolzes sich gegenseitig einfach nicht getraut, aufeinander zuzugehen. So, und jetzt hat sich das alles im Mai geändert. Ich habe dann einfach sie mal angerufen, habe gesagt, wie wäre es denn, wenn wir uns mal auf einen Kaffee treffen? Das hat auch gefruchtet. Wir waren dann zusammen schön weg. Wart ihr denn da, entschuldige, das ist eine komplizierte Geschichte, deswegen muss ich zwischendurch fragen, wart ihr da schon geschieden? Zu dem Zeitpunkt waren wir schon geschieden, okay. Ja. Ihr habt euch also im Mai wieder getroffen, ihr wart geschieden und was ist dann passiert? Ja, und dann, wie gesagt, haben wir uns dafür entschieden, dass wir uns wieder annähern wollen und wieder zusammenkommen wollen. Leben zwar nach wie vor jeder in eine eigene Wohnung, aber... Ihr seid wieder ein Paar. Wir sind wieder ein Paar und wir freuen uns auch und sind total glücklich und. Soweit ist die Geschichte sehr schön. Und jetzt ist deine Ex-Frau, neue Geliebte, mit deinem Bruder fremdgegangen? Nein, sie hat mir vorige Woche Mittwoch, hat sie mir gestanden unter Tränen, weil jetzt alles so schön harmonisch mit uns wieder läuft, sagte sie, sie muss mir unbedingt was sagen, das liegt ihr auf der Seele und das kann sie nicht mit in unsere neue Beziehung reinbringen. Sie war bei meinem älteren Bruder mal gewesen, weil sie dort in seiner Stadt, wo er wohnt, den Jugendfreund wieder treffen wollte. Über State Friends hat sie sich da geschrieben, wollte den wieder treffen. Und mein Bruder wohnt auch in dieser Stadt, wo sie sich treffen wollte. Und die hatten ja Kontakt über die Familie. Und da hat sie ihm einfach spontan angerufen, ob sie bei ihm nächtigen könnte. Ja. Und er lebt ja auch alleine, ist auch 6 Jahre älter als ich, also 56. Und ja, da hat sie dann dort das Angebot wahrgenommen. Und da ist es passiert. Und in den 2 Tagen und Nächten ist es passiert. Und das hat sie mir dann, wie gesagt, vergangenen Mittwoch gestanden. Ist das im Suff passiert? Sie sagte, sie hätten schon Wein getrunken und aufgrund der Tatsache wäre das wohl alles ziemlich locker dann gewesen. Mhm. Und sie, einen anderen Tag, da wusste sie gar nicht, was sie gemacht hat und war total geplättet. Und wie lange liegt das jetzt zurück? Ja, das war September vorigen Jahres passiert. Okay, das beruhigt mich ein bisschen. Ja, mich auch, aber du weißt, es ist passiert. Ja, es ist passiert, aber immerhin wart ihr de facto nicht zusammen in der Zeit. Ja, richtig. Das, finde ich, mildert das Ganze schon sehr. Das stimmt. Und ich rechne es deiner Partnerin hoch an, dass sie es dir sogar jetzt erzählt. Also sie müsste das ja auch nicht, sie könnte ja auch darüber hinwegschweigen. Ja, richtig, aber... Wie ist dein Verhältnis zu deinem Bruder? Ja, das Verhältnis war aufgrund der Entfernung, wir sind 400 Kilometer voneinander wohnlich entfernt, nicht so toll. Man hat sich eben auf Familienfesten getroffen, Geburtstage etc., andere Sachen auch. Aber ansonsten telefonisch ab und zu mal zum Geburtstag eventuell angerufen, solche Sachen. Keine enge, innige Beziehung? Innig nicht, nein. Aber es ist halt mein Bruder und ich war fix und fertig. Ich bin fix und fertig. Ich muss auch noch dabei sagen, ich bin sowieso in psychologischer Betreuung, war auch schon in einer psychosomatischen Klinik gewesen im Mai diesen Jahres. Mhm. Warum? Und ja, weil ich hatte einen Burnout gehabt 2010, konnte dann auch meinen Job nicht mehr ausüben und bin dann wieder neu eingestiegen nach 18 Monaten Pause und jetzt ist das wieder im April ausgebrochen. Und das ist natürlich jetzt, diese Geschichte ist natürlich überhaupt nicht zuträglich für das, was ich jetzt so erleiden muss. Jetzt nochmal eine Frage zu diesem Vorfall. Wem nimmst du es mehr übel, deinem Bruder oder ihr? Du, im ersten Moment hatte ich so einen Hass auf meinen Bruder, weil das kann man einfach nicht bringen. Ich habe mir überlegt, wenn ich zum Beispiel er ist von seiner Frau auch getrennt und man hat sich auch schon mal unterhalten. Ich hätte nie im Leben irgendwas mit ihr anfangen können. Nicht meinen Gedanken habe ich daran getan. Mhm. Ich sage, das ist einfach ein Tabuthema. Das geht überhaupt nicht. Das geht überhaupt hast nicht. Du und dich, ist, ja. Ja, keine und Aufregung. Hast du ihn schon irgendwie mal angerufen oder dich geäußert? Ja, hast du. Ich habe ihn einmal angerufen, vergangenen Samstag. Und da habe ich mich gemeldet, da sagt er so, ja, wer ist denn da? Und da sage ich, ja, dein Bruder, leider. Und da sagt er, ja, warum leider? Ich sage, weil du ein absoluter Arsch bist und voll ein Tabu gebrochen hast. Da hat er aufgelegt und da ging es nur tut, tut, tut. Ach. Ja, Feierabend. Und am anderen Tag rief mich mein älterer Bruder an und sagte, du, unser Bruder hat mich gerade angerufen, der war total perplex und der muss wohl auch alkoholisiert gewesen sein, der ist fix und fertig und da muss wohl was vorgefallen sein. Und da habe ich ihm ein paar Sachen erläutert und da hat er auch gesagt, das ist unmöglich, das geht überhaupt nicht. Ich habe ihm zwar nicht gesagt, dass direkt was passiert ist, aber ich habe ihm gesagt, dass er halt dort war und er hätte sie richtig angemacht und so weiter. Ne? Das hast du deinem ganz älteren Bruder erzählt. Richtig, und das hat für ihn schon gereicht. Und er sagte dann nur, aber ich glaube nicht, dass er da gelandet ist. Er meint, er glaubt nicht, dass er mit deiner Frau geschlafen hat, oder was? Richtig, genau. Ja, okay. Also er ist feige, er meldet sich nicht bei dir. Leistung, sehr schwache Leistung. Wenn er ein Kerl wäre, hätte er am nächsten Tag dich angerufen, hätte sich dazu geäußert. Ja, das zum hat er Beispiel. Nicht mehr. Ja, das finde ich schon. Aber nochmal zurückzukommen, Ronald. Deine Frau hat es gesagt. Das musst du ihr hoch anrechnen. Ja, das stimmt. Das finde ich ganz toll. Sie sagt, sie möchte mit der Lüge nicht in den neuen Kontakt gehen. Finde ich sehr, sehr lobenswert und sehr toll. Du hast ihn angerufen, er ist eine feige Socke und steht nicht zu dem, was er gesagt hat und entschuldigt sich nicht einmal. Nein. Den kannst du mal erstmal vergessen, finde ich. Ja. So, Strich drunter. Soll dich gar nicht weiter ärgern. Das passiert ist in der Trennungszeit, finde ich, ich sag's nochmal, nicht so dramatisch. Ich finde, dass du hättest Grund dazu, es deiner Frau, zumindest deiner Freundin, zu verzeihen. Mach dir das neue Glück, was jetzt da gerade zwischen euch am Entstehen ist. Und ich glaube, du bist froh darüber, dass das wieder klappt. Ja, wir sind beide total froh. So. Sie weint auch jeden Tag. So, wenn das so was Schönes ist, so was Wertvolles ist, mach es dir nicht kaputt, indem du immer und immer wieder jetzt in der Vergangenheit wühlst. Sie hat einen Fehler gemacht. Sie hat zu dem Fehler gestanden und sich wahrscheinlich auch um Verzeihung gebeten. Ja, natürlich, so. Auch schriftlich sogar. Ah, also schriftlich sogar. Ja. Dann finde ich, Ronald, müsstest du jetzt auch souverän reagieren und sagen, ja, okay, mir tut's auch weh, aber nun lassen wir mal Vergangenheit sein und wir gucken jetzt in unsere Gegenwart und Zukunft. Da hast du vollkommen recht. Ich bin ja schon in dieser Richtung gedanklich zugange und ich habe ja eigentlich innerlich im Herzen schon verziehen und zumal, wie du schon sagtest, weil sie es gesagt hat, aber ich weiß auch, dass das der einzig richtige Weg war, weil wenn ich das irgendwie mal von ihm oder so erfahren hätte, wär's ganz schlimm. Dann wäre ich ausgerastet. Ja. Das wäre zu körperlichen Handgreiflichkeiten alles gekommen, ganz sicher sogar. Da hätte ich nicht mehr Ruhe halten können, ehrlich nicht. Ja. Ich würde auch an deiner Stelle erstmal den Kontakt zu dem Bruder völlig einfrieren. Der wohnt ja weit weg von dir und ihr seht euch wahrscheinlich dann nicht, wenn es nicht. Man kann das umgehen, ja? Ja, schon, aber man läuft sich zwangsläufig irgendwie mal in Familienfeiern irgendwie über den Weg. Es gibt ja auch Sachen, da ist man einfach dabei, ne? Und okay. Er ist dann, ja dann auch da. Dann ein schweigender Blick und es reicht. Ja, zum Beispiel. Ja, also lass dir das Glück nicht dadurch kaputt machen, Ronald. Das ist, finde ich jetzt ganz wichtig. Und freu dich, dass ihr nach so turbulenten Zeiten, die ihr beide jetzt hinter euch habt, dass ihr wieder zu euch findet. Das ist doch super. Das ist doch ein großes, großes Glück. Freude muss jetzt überwiegen. Nicht Traurigkeit und Zorn. Freude. Ja. Ja. Okay. Und grüß mal herzlich deine Liebste von mir und sag ihr, dass ich das toll finde, dass sie es dir gesagt hat. Ja, die hört mit. Das mache ich gerne. Ja, sehr gut. Liebste von Ronald, das hast du gut gemacht, dass du es ihm gesagt hast. Ihr beiden, jetzt konzentriert euch auf euch und baut ein neues Glück und genießt die Zeit und genießt euch. Das werden wir machen. Danke, Domian. Alles Gute von Herzen. Schön, dass ich mal mit dir reden durfte. Sehr, sehr gerne. Ich finde deine Sendung auch super gut und bin auch ein großer Fan von dir über mindestens 10 Jahre schon. Ich freue mich. Vielen Dank, Ronald. Könnte ich ein Autogramm von dir noch haben? Gerne, wir rufen dich gleich nochmal an wegen deiner Anschrift. Ja, und nochmal vielen Dank fürs Gespräch. Ne? Sehr gerne. Alles Liebe tschüss. Für dich. Danke, tschüss. Jo, tschüss. Und um 1.47 Uhr bin ich verbunden mit Stefan und der ist 29. Guten Morgen, Stefan. Ja, hallo Domian. Hallo Stefan, was ist los? Weswegen rufst du an? Ich rufe an, da ich vor einigen Tagen einen Anruf vom NKR bekommen habe. Weißt du, was das NKR ist? NKR? Ja, das ist die Norddeutsche Knochenmark-Spendedatei. Ja, genau, ja. Genau, ich bin da jetzt seit 2 bis 3 Monaten registriert und ich komme wahrscheinlich als Stammzellenspender in Frage. Das ist interessant. Das finde ich gut, dass du anrufst und uns mal ein bisschen darüber erzählst und vielleicht auch ein bisschen Informationen geben kannst. Also du hattest dich bei denen gemeldet und dich angeboten. Genau, genau. Wenn man sich anbietet, fangen wir mal ganz von vorne an, wenn man sich da meldet und sagt, ich würde das gerne gegebenenfalls irgendwann tun, was muss man da hinterlassen? Muss man Blut abgeben oder was? Ich habe über die medizinische Hochschule hier in Hannover wurde mir Blut abgenommen und das wurde dann ans NKR weitergeleitet und die haben dann mein Blut halt analysiert und dann in die Datenbank sozusagen eingepflegt. Bevor wir das weiter jetzt erörtern, nochmal die allererste Grundfrage. Wie kam es überhaupt bei dir zu der Motivation oder zu der Entscheidung, das zu machen? Ich bin jetzt schon seit 1,5 bis 2 Jahren, gehe ich regelmäßig zur Blut- oder zur Plasmaspende und dann dachte ich mir, ich möchte gerne weiterhelfen und dann habe ich mich dazu entschieden, auch mich dafür registrieren zu lassen. Das finde ich toll. Also die Motivation ist eine Mitmenschlichkeit und ja, man will einfach helfen, wenn man helfen kann. Richtig, so, auf jeden Fall. Jetzt bist du da registriert mit deinen Daten. Wenn jetzt der entscheidende Anruf kommt, Stefan, Herr so und so, wir brauchen jetzt Ihre Knochenmark, Ihr Knochenmark, Ihre Spende. Wie, wie geht das? Also ich war jetzt am Montag, war ich nochmal zu einer Blutabnahme gewesen und habe einen Fragebogen ausgefüllt und die meinten, der Anruf kann jetzt wirklich jeden Tag kommen, dass ich dann als Spender in Frage komme. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Es sieht dann so aus, dass ich ungefähr eine Woche vor der eigentlichen Spende ein Medikament gespritzt bekomme, was die Stammzellenproduktion anregt, sodass die Stammzellen ins Blut gelangen. Das, die Spende läuft dann so ab, dass man 4 bis 6 Stunden, das dauert also wirklich schon sehr, sehr lange, an einer Maschine hängt, an beiden Armen in die Venen rein. Jetzt sind wir dann schon bei der Hauptspende, ne? Genau, richtig. Ja. Und dann werden die Stammzellen über diese Maschine da rausgefiltert. Das heißt Knochenmarkspende, niemand bohrt dir in deine Wirbelsäule rein oder so? Nein. Es gibt die Knochenmarkspende, die du genau gerade angesprochen hast. Und halt diese Stammzellenapherese nennt sich das. Die wird mittlerweile in 95% der Fälle angewendet, weil es auch für den Spender wesentlich erträglicher ist. Ah, aber das vom Effekt ist das identisch? Genau. Ah ja, gut. So, jetzt liegst du da eine ganze Weile und dir wird Blut abgezapft. Und was passiert danach? Werden die Stammzellen, gehen dann sofort an den Empfänger. Mhm. Der muss auch für die Transplantation relativ fit sein. Und der Empfänger, erklären wir das auch nochmal, ist schwerst erkrankt an Krebs. Genau, Leukämie. Leukämie. Und das ist manchmal die einzige Chance, Menschen, die Leukämie haben, überhaupt zu retten. Genau. Oder also, das ist unter Umständen die letzte Chance. Ja. Also die Ärztin meinte, ich bin alle Voraussicht nach der allereinzigste Spender in der Datei, der dieser Person helfen kann. Weil du ganz speziell Kodierungen hast, die auf die Kodierungen des Patienten passen. Richtig. Ja. Dann bekommt der Spender dann dein Blut übertragen? Genau, die Stammzellen. Die Stammzellen, genau. Und dann hörst du erstmal nichts. Oder wie geht das? Dann erfahre ich Alter, Nationalität und Geschlecht des Empfängers. Mhm. Und dann nach 3 Monaten besteht dann die Möglichkeit, einen anonymen Briefkontakt zu pflegen. Ah, besteht denn irgendwann auch die Möglichkeit, diese Person mal wirklich real kennenzulernen? Nach 2 Jahren besteht die Möglichkeit, die Person zu treffen, natürlich, wenn das auch der Empfänger möchte und auch ich das möchte. Genau, wenn beides wollen. Genau, das ist klar. Genau. Aber es muss die zwei Jahre müssen eingehalten werden. Weißt du, warum das 2 Jahre dauert? Ja, weil in den 2 Jahren kann es dazu kommen, dass der Empfänger nochmal Stammzellen von mir braucht, dass der eventuell verstirbt, muss man leider auch so sagen. Mhm. Oder und er muss sich ja dann auch nach der Transplantation wieder regenerieren. Also darum gibt es diese Karenzzeit. Ja, das ist auch vernünftig. Richtig. Weißt du, wie hoch die Chancen sind, die Heilungschancen sind durch diese Stammzellenbehandlung? Das weiß ich leider nicht. Also ich schätze, das haben die mir auch noch nicht gesagt beim NKR. Okay, aber es ist eine ungeheure wichtige Aktion, ja, weil sonst verstirbt der Patient mit hoher Wahrscheinlichkeit. Genau. Nochmal zu der Blutabzapf-Geschichte. Du liegst 4 Stunden, hast du gesagt, ne? Gerade 4 Stunden. Genau. Ungefähr 4 Stunden. Hat man dir das noch genauer beschrieben, was während dieser 4 Stunden dann so mit dir außer Blut abzapfen passiert? Wird einem da vielleicht ein bisschen übel? Kriegt man da eine leichte Dämmerschlaf-Narkose? Oder was passiert da? Kriegt man da Beruhigungsmittel? Ja, also wenn man leichte Schmerzen hat, dann kriegt man schon eine Paracetamol oder so. Mhm. Aber in der Regel läuft das relativ schmerzfrei ab. Dem Blut wird halt ein Citrat beigemischt, dass das besser rausgefiltert wird, mhm, und dass auch die Hände nicht anfangen zu kribbeln oder so, weil, mhm, das ist halt schon auch für die Arme sehr anstrengend, wenn man die so lange Zeit nicht bewegen darf. Weißt du, wie viel Blut dann du verlierst? An Blut verliere ich relativ wenig, weil das Blut fließt dann ja wieder zurück. Ich verliere also... Das sind, glaube ich, 500 Milliliter an Stammzellen. Ich verstehe. Das Blut läuft raus, das wird gefiltert, die Stammzellen, genau, werden rausgeholt und das Blut fließt wieder zurück in deinen Körper. Richtig. Ah, jetzt verstehe ich das. Und das ungefähr 3 bis 4 Mal das ganze Blut und wieder zurück. Darum, mhm, dauert das Verfahren so lange. Weißt du, wie man sich danach fühlt? Nein. Das werden die mir dann wahrscheinlich alles, wenn es dann dazu kommt, genauer sagen. Ja, ich vermute mal, vielleicht ein bisschen schlapp, dann kriegst du einen ordentlichen Kaffee und ein Stück Kuchen spendiert und dann ist gut. Jo. Ja. Mensch, Stefan, das ist ganz toll, dass du das machst. Dankeschön. Das finde ich sehr vorbildlich. Da muss ich mir auch mal meine eigene Nase fassen. Sowas habe ich auch noch nicht erwogen, das zu machen. Darf ich dich denn fragen, ob du einen Organspender hast? Ja, das habe ich. Das habe ich sehr auf jeden gut. Fall. Ja, das habe ich. Sehr gut. Ja, da bin ich auch großer Verfechter. Ja. Ich danke dir, dass du es uns so sachlich und gut erklärt hast. Und wie gesagt, ich ziehe meinen Hut und das ist sehr vorbildlich. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich kann mich ja gerne nochmal melden, wenn ich dann die Stammzellenspende hinter mir habe. Dann erzählst du es uns genau, wie es war. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Und dann wollte ich dir noch sagen, dass du eine ganz tolle Sendung hast und ich dir für die Zukunft alles Gute wünsche. Das ist sehr nett von dir. Dankeschön, Stefan. Und ich hätte auch noch gerne ein Autogramm. Wir rufen dich gleich an wegen der Anschrift. Okay, super. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Und hier ist die Gisela noch. Nicht 25, sondern 52. Guten Morgen, Gisela. Ja, guten Morgen, Domian. 25 wäre auch nicht schlecht gewesen. Gisela, um was geht's? Ja, es geht darum, dass ich mich nach 29-jähriger Ehe von meinem Mann getrennt habe. Vor knapp, oder jetzt 3 Monate. Und ich möchte eigentlich allen Frauen Mut machen, die lange in so einer Ehe drinstecken, einfach nicht glücklich sind und dass es einfach nur gut sein kann, diesen Schritt zu gehen. Das heißt, du bereust es überhaupt nicht? Nein, absolut gar nicht. 3 Monate getrennt, wie fühlst du dich jetzt nach diesen 3 Monaten? Einfach nur gut. Ich habe nämlich jemanden kennengelernt oder wieder getroffen. Wir kennen uns seit über 40 Jahren, aber nur rein freundschaftlich. Mhm. Und vor 5-6 Wochen haben wir uns nach 30, 35 Jahren das erste Mal zufällig wieder getroffen durch eine gemeinsame Bekannte. Ach, was für ein Zufall. Ja, und dann hat es bei beiden sowas von Peng gemacht. Das klingt ja wie so ein bisschen wie so eine Jugendverliebtheit damals. Nee. Damals war es wirklich nur reine Freundschaft. Ah. Wir waren eine größere Clique und wir waren beide in dieser Clique drin. Ne? Aber jetzt hat's gefunkt. Jetzt hat sowas von gefunkt. Da bist du ja wirklich ein Glückspilz. Ja. Das passiert auch nicht jedem, dass man nach 3 Monaten in Single dann schon gleich einen Treffer schafft. Richtig. Also es sind ja, 3 Monate bin ich jetzt getrennt und wir haben uns vor 5 oder 6 Wochen war das also zum ersten Mal wieder gesehen. Also nach 2 Monaten eigentlich. 29 Jahre verheiratet. Ja. Wie viele Jahre waren davon gut? Wie viele Jahre waren davon gut? 10? Die ersten 10 vermutlich? Ja, richtig. Warum hast du es so lange ausgehalten? Das ist eine gute Frage, die ich im Endeffekt jetzt eigentlich nur so beantworten kann. Ich musste bis zu diesem Punkt kommen. Ja. Vom Bauch her war es eigentlich schon lange klar, oder vom Herz her. Aber vom Kopf noch nicht. Du hast dann die Entscheidung getroffen? Richtig. Ich hatte die im März diesen Jahres getroffen. Und also das war für mich dann auch ein Punkt, wo es dann endgültig war. Mhm. Ich habe auch wirklich, mir war alles egal. Ob ich jetzt finanziell total zurückstecken muss, dass ich mehr arbeiten muss, was vollkommen klar war. Es ist mir alles egal gewesen. Ich wollte nur noch weg. Und ich glaube, es war saugut. Ja, ja. Und wie. Und die Sendung ist jetzt gleich vorbei, aber toll, du hast deine Botschaft, glaube ich, sehr gut rübergebracht, Gisela. Und ich wünsche dir viel Glück in neuen Leben, das du jetzt angetreten hast. Alles Gute. Ich danke dir. Tschüss, Gisela. Ciao. Ja, tschüss. In der Technik heute Nacht, Uwe van Betterei. Und morgen heißt unser Thema Todesangst. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die Todesangst haben oder hatten. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.